Einmal kurz vorweg. Diese Folge hier werde ich jetzt nicht kürzen, ne? Da werde ich jetzt keine Stille rausschneiden. Es ist bestimmt sehr viel Stille drin, aber das mache ich nicht, weil das irgendwie auch das Feeling zerstört. Das soll so ruhig sein. Ich würde euch auch bitten hier, wenn jetzt, solltet ihr vielleicht so einen Podcast-Abspieler haben, mit dem man die Stille rausschneiden kann, macht das doch aus. Das hier ist Entspannung. Das ist Lifestyle. Da braucht man jetzt keine Stille rauszuschneiden. Das ist für so nebenbei. Das ist so. Ich würde euch vielleicht vorschlagen, einfach auch nebenbei abzuwaschen. Dass wir einfach zusammen abwaschen. Ist doch schön. Aber Stille rausschneiden. Es wird auch komisch klingen. Macht es auch nicht. Jo. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch heute einfach mal Teil daran haben lassen, wie ich abwasche. Ich habe das Abwaschwasser hier schon einlaufen lassen. Es ist bis jetzt noch kaum etwas drin. Das Einzige, was wir jetzt hier schon drin haben, ist eine Knoblauchpresse. Genau, ich tue jetzt hier noch Kochlöffel, Küchenschere, ein Schneidemesser. Lustiges Wort eigentlich. Schneidemesser, weil mit Messern schneidet man ja eigentlich immer, aber ja. Ein Schneidbrett, zwei Gläser, ein Messbecher, zwei Teller, tiefe Teller. Ja, und für den ersten Durchgang ist das, glaube ich, auch schon erstmal alles. Jetzt muss ich hier den Schwamm finden. Ich glaube, er hat sich unter dem Brett versteckt. Ah nein, gefunden. Sehr schön. Also ich habe jetzt hier das erste Glas in der Hand. Wisch das mal von innen aus. So, einmal den Rand. Jo. Und ausspülen. Fertig. Das ging ja fix. Sehr schön. So kann es weitergehen. Nächstes Glas hier. Und ausgespült. Sehr schön. Als nächstes nehme ich jetzt mal den Messbecher. Da ist das Verfahren ja eigentlich das gleiche, nur dass er etwas größer ist. Also auch von innen einmal auswischen, dann den Rand von innen und einmal oben am Rand. Da war eigentlich sogar eben so nur Wasser drin, das hätte man jetzt nicht unbedingt abwaschen müssen, aber naja, zu spät. Auf die schlauen Gedanken kommt man ja auch oft erst hinterher. Schade eigentlich auch. Wäre das nicht schön, wenn man immer schon nachgedacht hätte, bevor man irgendwas täte oder sagte? Ich glaube schon, hätte ich jetzt diesen Messbecher nicht abgewaschen. Und das ist ja jetzt nur so ein kleiner Kosmos, in dem das stattfindet. So ein Austritt aus dem Iran-Deal. Na, da hätte man noch viel früher drüber nachdenken müssen. Aber an sich auf jeden Fall nachdenken wäre vielleicht gut gewesen. Ja. Ich glaube mit dieser These, dass man öfter nachdenken sollte, habe ich recht. Guter Start in den Tag eigentlich. Kann man auch stolz drauf sein. So. Und ganz nebenbei habe ich jetzt hier schon zwei tiefe Teller abgewaschen und bin jetzt beim Schneidbrett angekommen. Den Wasserhahn aus dem Weg gedreht. Ah ja, da hört man, wie ich jetzt nämlich nicht mehr den Schwamm nehme, sondern die Bürste. Einfach mal darüber kratze. So, jetzt hier das Messer. Ich glaube, ich bin gerade leider mit der grünen Seite des Schwammes auf die Schneidekante. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Dagegen gekommen. Müssen wir mal sehen, was damit jetzt wird. So. Jetzt hier die Schere. Nochmal beide Seiten abgewischt und abgestellt. Die Knoblauchpresse einmal von innen ausgewischt und dann auch von außen. Kleiner Tipp zu Knoblauchpressen. Knoblauch wird ja mit der Zeit so richtig übel riechen. Ne? Am Anfang riecht er zwar schon nach Knoblauch, aber wenn man ihn so ein bisschen stehen lässt, dann wird er richtig schlimm. Und deswegen lohnt es sich, eine Knoblauchpresse direkt nach der Benutzung schon abzuspülen, sodass die Knoblauchreste nicht mehr dran sind. Damit nicht euer ganzes Abwaschwasser nach Knoblauch stinkt. Das ist nämlich ein bisschen unangenehm. Kleiner Tipp am Rande, falls ihr das nicht wusstet. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, das so zu handhaben. So, jetzt bin ich hier mit einem sehr großen Topf gerade zugange. In dem Topf war gestern Abend Chili con Tofu drin. Übrigens ein sehr, sehr gutes Gericht, wenn man mal veganes Chili machen möchte. Nehmt nicht das Soja geschnetzeltes oder Soja-Krümel, keine Ahnung, nehmt es nicht, weil die schmecken halt für sich nach wenig. Stattdessen Räuchertofu. Räuchertofu ist einfach perfekt für Chili. Ja, wollte ich nur auch mal gesagt haben. Sieht zwar dann nicht so lecker aus, aber schmeckt einfach ganz wunderbar. So, der Topf ist fertig. Ich noch ein bisschen was vom Rand abkratzen. So, jetzt wird hier mal neu befüllt. Ah nein, die große Plastikschüssel. Ist übrigens Sonntagmorgen jetzt. Oh ja, wo ich das hier gerade vor mir habe. Ihr kennt ja sicher Siebe, ne? Kennt ihr. So ein Sieb. Ist ja nervig abzuwaschen. Gibt's da irgendwie einen Trick? Also außer, dass man jetzt irgendwie Wasser da durchschiebt und das so die Sachen daraus schiebt. Irgendwas super krasses? Wenn ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich bin nämlich immer ein bisschen am Verzweifeln. Jetzt hat es einen Topfdeckel, aber nicht von dem großen Topf, sondern von einem kleineren. Also kein kleiner, aber ein kleinerer, ein mittelgroßer Topf. Wenn ich von mittelgroß spreche, meine ich vielleicht 18 bis 20 cm im Durchmesser. Nur, dass ihr das mal wisst. So, jetzt mal eine Kelle. Die lasse ich kurz einweichen. Nehme stattdessen den Deckel des großen Topfs. Oh, das Abwaschwasser hat durchaus auch ein bisschen Chili noch in sich. Spüre ich gerade an den Fingern. Nicht so, dass es weh tut, aber schon ein bisschen. So, der Deckel ist auch. Ah, da ist noch ein Glas. Ich glaube, dann muss ich mich auch erstmal ganz abtrocknen machen, bevor ich hier weiter abwaschen kann. So. Hier verwende ich ein rotes Geschirrtuch. Geschirrtuch, Entschuldigung. Und erstmal die großen Sachen. Oh. Da bin ich gegen eine Spitze in der Oberfläche der Plastikschüssel gekommen. Und jetzt habe ich mir hier so einen Faden aus dem Handtuch gerissen. Das ist natürlich blöd, sieht nicht schön aus. Naja. So, das Schneidbrett auch. Und die Gläser. Die Gläser allerdings nicht, weil sie groß sind, denn so groß sind sie auch nicht. Sondern einfach, weil sie, wenn man sie an der Luft trocknen lässt, so komische Flecken kriegen. Falls ihr das nicht wusstet, die meisten wissen das wahrscheinlich eh. Ist dann immer nicht so schön. Wegen des Zubes jetzt auch, wollte ich das mal sagen, dass ihr das auch wisst. Noch ein Glas. Und noch eins. So. Vielleicht ist es auch einfach richtig gut, diesen Podcast-Beitrag hier selbst beim Abwaschen zu hören. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das kann die Ruhe dabei ganz gut rüberbringen. Also ich bin jedenfalls gerade super entspannt. Abwaschen ist auch irgendwie echt was Entspanntes. Außer man hat Stress, dann ist es ja überhaupt nicht entspannt. Aber dann wird es auch nicht gut. Das ist eigentlich bei den meisten Sachen so. Wenn man diese Sachen unter Stress macht, werden sie oft nicht so gut, wie wenn man sich wirklich die Zeit dafür nimmt. Außer man kann das nicht so gut. Wenn man nur unter Zeitdruck arbeiten kann, dann kommt man wahrscheinlich nicht so gut voran, wenn man die Ruhe hat. Müsste man dann auch sehen. Aber so ist das halt schwierig im Leben auch. Aber muss man dann vielleicht selber mal sehen, ob man das jetzt besser so oder so macht. So, jetzt habe ich hier den großen Topf zum Abtrocknen. So. Und dann geht's mal weiter mit Abwaschen. Ich sammle hier noch ein paar Sachen zusammen. Noch ein Brett. Ein Deckel von einem kleinen Topf. Oh, der war sauber. Naja, egal. Jetzt ist das nicht mehr. Genau. Ein paar Löffel da. So. Jetzt erstmal das Brett wieder. Mit der Bürste. Ist jetzt gerade ein kleines Chaos passiert von so einem Abtropfgestell. Versucht da so ein bisschen was zusammenzuschieben, damit ich da den Topfdeckel gut drauflegen kann. Dabei ist mir die Schere leider durch das Gitter gefallen. Und jetzt ist irgendwie alles kaputt. Aber das wird schon wieder. Erstmal hier den Holzkochlöffel. Wie macht ihr das eigentlich so beim Abwaschen? In welcher Reihenfolge? Nehmt ihr erst so die großen Sachen oder eher erst die Teller und sowas? Oder erst Gläser? Ja, aber was ist so eure Reihenfolge und vor allem warum? Das Warum ist eigentlich wichtiger. Ich mache einfach mal den Anfang. Also ihr habt es ja vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt. Als allererstes nehme ich auf jeden Fall die Gläser. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt gemacht habe, aber eigentlich schon. Weil ich die Illusion habe, dass das Abwaschwasser da am saubersten ist und dass es dann, keine Ahnung, dass man es dann nicht so gut herausschmeckt. Ah, es ist wahrscheinlich eh nicht so wirklich wahr. Hat so ein bisschen was von Homöopathie. Da schmeckt man die Medizin ja auch meistens nicht raus. Ja, dann je nach Verschmutzung eigentlich, also die Schneidbretter und sowas, auch die Küchenmesser und dann so Kochlöffel und sowas nehme ich auch gerne zu dem Zeitpunkt. Dann so Frühstücksutensil, also so Teller, die ich zum Frühstück genommen habe, irgendwie für Müsli oder sowas oder Schalen. Was eigentlich so hauptsächlich Kohlenhydrate sind. Dann kommen ja so normal Teller einfach. Alles was so da ist. Wenn halt ein Sieb da ist, dann käme das noch davor. Topfdeckel gehören auch noch eher nach vorne, würde ich sagen. Weil die ja selten dreckig werden. Und danach die Töpfe. Ja. Weil je nachdem, wie verschmutzt die Töpfe sind, ist es manchmal halt auch sinnvoll, sie nach vorne zu ziehen. Weil die ja nicht so gut aufs Abtropfgestell passen. Also, ja doch, passen sie schon, aber dann passt halt nichts anderes mehr drauf. Und es ist gut, die dann abzutrocknen. Und wenn man sie dann halt vor dem Abtrocknen noch irgendwo hinstellen will, zum Beispiel auf ein Abtropfgestell, ist es natürlich gut, wenn da noch nicht so viel drauf ist. Deswegen ist es sinnvoll, die vielleicht auch am Anfang abzuwaschen. Aber halt nur, wenn sie nicht so super dreckig sind. Sonst muss man damit halt irgendwie leben. So. Jetzt nehme ich hier noch eine Kuchenbox, die tatsächlich auch noch da ist. Ich finde, Kuchenboxen sind auch eher schwieriger abzuwaschen, weil die halt meistens größer sind als das Waschbecken oder das Spülbecken, sagt man. Aber ich finde, es geht noch klar, es gibt Schlimmeres. Wokpfannen zum Beispiel. Wokpfannen finde ich schwierig abzuwaschen. Habe ich aber auch gar nicht, das ist dann ganz praktisch. So, der Deckel der Kuchenbox ist hier noch. Aufgefallen, dass ich hier ein bisschen was zum Besteck auch auf das Abtropfgestell gelegt habe, obwohl mir eigentlich das Besteck so eine extra, ja, was ist denn das, so ein extra Ding halt haben. Versuche ich das gerade mal ein bisschen wieder umzusortieren. Allerdings die Küchenmesser ähnlich. Die Küchenmesser, die gehören abgetrocknet. Habe ich gelesen in der Anleitung zu den Messern. Deswegen mache ich das jetzt immer. So. Und auch Holzlöffel trockne ich ab, damit die nicht noch so unnötig aufgeweicht werden. Und noch ein Küchenmesser. Tada. Okay, ja, und die Kuchenbox muss man eigentlich auch abtrocknen. Die ist zwar halt ein bisschen blöd abzutrocknen, weil die so einen geriffelten Boden, einen geriffelten Deckel hat. Aber sie ist einfach so groß, dass sie sich für das Abtropfgestell auch nicht wirklich eignet. Ja, das sind halt auch so die Fragen im Leben, ob man sowas macht oder nicht. Aber naja, wie gesagt, ich entscheide mich schon dafür, das auch zu machen. Außer es ist halt nicht so viel gerade abzuwaschen und da ist Platz auf dem Abtropfgestell. Da würde ich das halt schon auch eher da drauf stellen. Und so stelle ich es halt auf jeden Fall hin, sodass der Rest, der noch drauf ist, auf jeden Fall abtropfen kann. Ist, denke ich, auch ganz wichtig. Hier der Boden von dieser Box. Eigentlich lustig, dass man dazu nicht Kiste sagen würde. Oder was würde man? Dose würde man eher sagen. Ja, okay, doch nicht so lustig. Aber ein bisschen vielleicht. Na, ja, geht. Gib lustigere Sachen. So, jetzt hier noch der Reistopf. Also es ist jetzt kein spezieller Topf für Reis, ne? Es ist nur ein Topf, in dem Reis drin war. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Falls das jetzt hier missverständlich ausgedrückt war, glaube ich, war es nämlich. Eine Brotdose, in der auch Kuchen drin war. Ach, lustig, zu der sagt man dann wiederum eindeutig Dose. Zu der Kuchendose ist eigentlich einfach nur größer. An sich ist das ja nichts anderes, aber da würde ich jetzt eher Box zu sagen. Super crazy. Und als allerletztes die Pfanne. Pfanne trockne ich jetzt auch direkt schon ab, weil ich halt auch einfach überhaupt keinen Platz habe, wo ich sie hinstellen kann. Also ich könnte zwar Platz machen, aber würde mich eh besser jetzt. Ui. Jetzt muss ich erstmal nachgucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Das wäre ja lustig, wenn nicht. Ha! Aber tut sie tatsächlich. Crazy. Und den Topf trockne ich auch noch ab. So. Jo, das wär's. Dann jetzt nur noch einmal ein bisschen das Abtropfgestell sortiert und die Sachen abgespült, die so drauf liegen. Fertig. Sicher. Ja, das war's dann. Wenn ihr das jetzt bis hier gehört habt, freut es mich sehr. Ja, genau, wie ich sagte, bitte versucht nachzudenken, bevor ihr was postet, bevor ihr was macht. Ja, ich denke, das ist wohl das Fazit für heute. Auf Wiedersehen. Nein, auf Wiederhören wollte ich sagen. Ja, man hört sich und stört sich. Tschüss.